Deutschlandradio Kultur. Feature. Shalom Aleichem, Deutschlandradio. This is Daniel Kahn von dem Van Molten Vogel, von The Painted Bird in Berlin. Und ich sage euch, lernt sich heintig ein schön jiddisch Wort, stellt sich stark an gegen reaktionären populistischen Nationalism. And call your mother, she misses you. Liegen in dreht back in bagel. Ich hab euch gesehen. Du hack mir nicht für China. Now send me a Blitzpost. An iPad is an ich-pad. A video compact. Nicht gestorben, nicht geflogen. You need a candy bar like you need a Lochenkopf. Die Feng Shui teug nicht. Nah, das ist nicht kein Spiel, das ist... Man darf verspreiten Jiddischkeit. A bisschen nicht mit allem. Die Sprache was Retzach. Die Sprache was Retzach. Die Sprache was Retzach. Blitzpost, Ichpod, Heuche Finnef. Die junge Jiddisch-Szene in New York. Feature von Wiebke Bergemann und Charlotte Misselwitz. This is what's happening because yeah, yeah, were you wondering? Ein ehemaliger Haushaltswarenladen in Greenpoint, dem derzeit angesagtesten Teil von Brooklyn. Hier wohnen Aaron Diskin, Sänger der Band Gollum, und sein Mitbewohner. Aaron führt uns durch den großen Raum seiner Wohnung. Everybody who lives here in this house is a musician, one kind or another. Alle, die hier wohnen, sind Musiker. Recording studio down there. And we have shows. Es gibt ein Aufnahmestudio. In dem Keller geben wir Konzerte. 80 of our closest friends and get it on. So nobody in the band like grew up with Yiddish or really, you know, like we wanted to do Yiddish music in a way that was for our own generation. Keiner in der Band ist mit Yiddish aufgewachsen. So we didn't wir wollen jiddische Musik für unsere Generation machen. From the past, but making something new using the same Yiddish language. Annette Ezekiel gründete 2001 die Klezmer Rock Band Gollum. Und sie ist diejenige in der Band, die die alten jiddischen Lieder ausgräbt. Traditionelle Lieder aus Osteuropa ebenso wie aus den jiddischsprachigen Theatern im New York des vergangenen Jahrhunderts. Am liebsten lässt sie sich von alten Leuten etwas vorsingen. This is a theater song about mothers-in-law together at the wedding, trying to be nice to each other. Das Lied erzählt von Schwiegermüttern auf einer Hochzeit, wie sie versuchen, nett zueinander zu sein. Well, they're all traditional in their way, but like this Mazel song. Gut gelaunt setzen sie sich aufs Sofa. Die zierliche Annette mit dunklen Augen und schwarzen Locken und Aaron, der Rüschenhemden liebt und sich gerade den Latin Lover Schnurrbart abrasiert hat. Er hatte gedacht, dass wir mit einer Kamera kommen. Ich stelle den Gas von Regen, wär ich nass. Die letzte Bagelöch, nur kauf bei mir. Er singt von dem Bagelverkäufer im Regen. Die letzte Bagel nun kauft bei mir. Die Sprache kommt uns vertraut vor. Die Worte klingen irgendwie deutsch, ein bisschen osteuropäisch und nach Vergangenheit. Ein Menschenherz, mein Lied von Hunger schwach. It's in my mind and I think it's interesting to talk about it with you. Keine von uns sagt es, aber du denkst wahrscheinlich auch daran. Eine Sendung über Jiddisch. Ich nehme an, du bist nicht jüdisch. I assume you're not Jewish. So to do a program about Yiddish. This is post-post-Holocaust music. Also das hier ist Post-Post-Holocaust-Musik. Unser Part ist wohl zu zeigen, dass wir da sind und lebendig. We're asserting the fact that we're alive and well and vibrant. Ein amerikanischer Freund, der in Berlin Klezmer-Punk macht, meint, in New York sei nicht nur die Szene, sondern auch Jiddisch sehr lebendig. Jetzt sind wir hier. Doch was wollen die jungen New Yorker mit einer Sprache, mit der sie in keinem Land der Welt einen Kaffee bestellen können? Stecker rein, sei nicht kein Freier. Stecker rein, es kommt nicht daher. Ich mit ihm auf alle Wegen, trug mit dir die Hand an gegen Schulen. Alle Rembrider, Stecker rein. Was haben wir gelernt und ich will es auf Jiddisch hören. Gehört mir auf Jiddisch. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, als Feinbrader hat gelernt, 22 Jahre in einer Muslim-Yeshiva. Ein Donnerstagmorgen an der New York Columbia University. Mrs. Hoffman liest mit ihren Jiddisch-Studenten Mein Krieg mit Hersch Rasena von Chaim Grade. Kaviyochol ist geblieben Ayosem. Interessante Frage. Kaviyochol ist geblieben Ayosem. Did he remain an orphan? Hoffman ist gebürtige Russin. Sie verkörpert das alte Europa. Sie ist mit Jiddisch groß geworden, in einer untergegangenen Kultur, die sie ihren amerikanischen Studenten zu vermitteln versucht. Jiddisch boomt in New York. Die fast vergessene Sprache wird wieder in unzähligen Kursen gelehrt, an den Unis oder etwa dem traditionsreichen YIVO Institute für jiddische Sprache und Kultur. In Hoffmans Seminaren sitzen jedes Semester 20 bis 30 neue Studenten. Plötzlich fliegt die Tür auf und einer ihrer Studenten kommt herein, eine Viertelstunde zu spät. Hey, ein Gastenstädtel. Hey. Sorry about that. Wo sind deine Bücher? Ein Räumerke. Ein Räumerke. A cleaning lady. Du hast gesucht in daheim? Nein? No, wir sind in office. Okay. Wir sind hier, Menachem. Was ist Kaviyochol? Manchmal, wenn Hoffman nach der englischen Übersetzung für den jiddischen Text sucht und ihr das englische Wort nicht einfallen will, blickt sie zu uns hinüber. Es fällt uns leicht zu übersetzen. Neben den hebräischen und slawischen Einflüssen stammen 60-80% des jiddischen Wortschatzes aus dem Mittelhochdeutschen. Erste Stunde im Jiddischkurs und wir fühlen uns schon fast wie Experten. Nach dem Seminar. Menachem hat ein weiches Gesicht. Er studiert Wirtschaft und Philosophie. Miriam amerikanische Literatur. Sie trägt Turnschuhe, Kapuzenpullover und eine große schwarze Brille auf der zarten Nase. Beide sind Anfang 20. My grandmother used to say, dreht arim via ferrets in Russell. Which means he's wandering around like a fart in pickle juice. Meine Großmutter sagte manchmal, er läuft herum wie ein Furz im Gurkensaft. Ich verstehe darunter, er ist nutzlos und unsensibel. Basically, he's useless and offensive, is what I got from it. Sprechen Sie auch auf Jiddisch miteinander? Yeah. Not conversations, but phrases. Yeah. Like we'll see text each other. Messages. We'll see each other in the morning and say, was is up? We like playing with the language, like we'll call. Like a hoiche finne. Hoch fünf? So wie high five? So we have fun with it, and it's like a little code language that we share, or like Punnenbuch. Punnenbuch? Gesichtsbuch? Or like, I'll just send him a text message that is like, wo ist Menachem? Or we'll say, you know, send me a Blitzpost. Das ist einfach. Blitzpost ist E-Mail. Yeah. So it creeps in. With people you know who understand the language also a little bit. Man müsse schon ein bisschen Freak sein, etwas anders, um sich für diese Sprache zu interessieren. Da gäbe es etwa diese Jiddisch-Wochen, eine ganze Woche Camping in der Nähe von New York, wo nur Jiddisch gesprochen werden darf. Oder diese Jiddisch-Abende, die Svivis. Now in honor of the relatives and guests of Prela. Eine Hofparty in der Upper West Side, einer traditionell eleganteren Wohngegend mit vielen Synagogen. Es ist gerade Laubhüttenfest. Der Gastgeber heißt zufällig auch Menachem. Menachem Edelman. Als Laubhütte hat er ein weißes Partyzelt in die Autoeinfahrt seines Apartmenthauses gestellt. So, Sie sitzen noch offiziell als Doktor in November, wird sie sein, ja. Doktor Weissman. Paging Dr. Weissman. Okay. Weissman? Weissman. Or Dr. Schulman. Dr. Schulman, ja. Trevor hat vor kurzem geheiratet. Er erzählt, wie seine Frau und er sich nicht über den gemeinsamen Nachnamen einigen konnten. Schulman oder Weissman? Scheißman? Nein. Wir haben beschlossen etwas. Mann. Die meisten Gäste sind zwischen 20 und 40. Etwas schüchtern beginnt der Abend. Sie alle interessieren sich für Jiddisch. Ansonsten hat das teuer gekleidete Paar auf den beiden Klappstühlen oder die mittelalte Frau, die allein gekommen ist, wenig mit den spätpubertierenden Studenten gemein, die auf einer Matratze ihre Teigtaschen essen. There are a lot of Yiddish speakers in New York City, a lot that don't know each other, and I just want them all to meet each other. Es gibt viele Jiddisch-Sprecher in New York, die nicht voneinander wissen. Jeden zweiten Tag treffe ich jemanden Neuen. Es gibt auch diesen Rabbi in Brooklyn. Einige sind Hasidim, manche aber sind nicht mal jüdisch. Menachem stammt aus einer alten New Yorker Jiddischistenfamilie. 26, rote Haare, ein blasses Gesicht und ohne Unterlass in Bewegung oder im Gespräch mit irgendwem. Schon sein Großvater hatte 1964 die Jiddisch-Organisation Jugendruf gegründet. Vor 3 Jahren wurde Menachem deren Vorsitzender und führte die Jiddisch-Abende ein. Sometimes they contact me. I mean, in general, what I do is I find them, I meet them. They're all on Facebook. Meistens finde ich sie über Facebook. Dann packe ich sie auf die Einladungsliste. And I just add it to a listserv. And then they get invited to these events. Manchmal verstehen wir gar nichts. Aber je länger wir dabei sind, umso besser hören wir uns ein. Nach 2 Stunden glauben wir, mitreden zu können. Alle deine Streamer sind auf Television. Was hast du gesagt? Naja. Um dem allgemeinen Englischverbot an diesem Abend gerecht zu werden, sprechen wir manchmal einfach dreist auf Deutsch. Und werden verstanden. Kameraden, mach's doch chemisch. Ah, wir kennen uns doch. Shalom Aleichem. Also Shalom Aleichem, du heißt Shalom Aleichem? Ich heiße Shmuel. Shmuel in? Zitra Achre. Sehr angenehm. Menachem Yankel, jetzt machst du chemisch. Okay. Neben der gewohnten Zwiebelgruppe treffen auch ein paar neue Gäste ein. Shmuel und Sidrache sind 2 Chassidim aus Williamsburg, die über das Internet von der Zwiebel erfahren haben. Mit ihren langen Bärten, den schwarzen Hüten und langen Mänteln kommen sie aus einer anderen Welt. Sie nehmen einen Becher Wodka entgegen und stecken sich die Schläfenlocken hinter die Ohren, als wollten sie das traditionelle Leben der Orthodoxen für einen Abend abstreifen. Ob die Community wollt wen gewinnen liberal, als jeder kann sein, wieso er will, wollt wen noch als Jiddisch geblieben, because a poor wollten wen gewinnen Jiddisch, but sie wollten nicht gewinnen, also wichtig zu halten die Sprache, because wer sie will bleiben, wird bleiben, wer sie will nicht bleiben, wird nicht bleiben. Wäre die Gemeinde liberal und offen, hätte sie nicht bestehen können. Man muss eine eigene Sprache haben, sonst fällt die Gruppe auseinander. Du musst halt eine extra Sprache, in order dass kein einer soll nicht wegfallen, weil sie dich pushet. Also jeder eine wird sein Paar of everybody else, wird man sich, wird sein ein Paar, wir sollen ausmischen. And in a society in which this is considered a problem, wird müssen wir es halt noch abgeteilt. Schätzungen zufolge gibt es noch rund 600.000 bis 1 Million Jiddischsprecher auf der Welt. Am Leben gehalten wird die Sprache vor allem von den orthodoxen Gemeinden in Städten wie New York, Jerusalem und Antwerpen. Das ist eine heilige Luschen, es hat sich ein bisschen verheiligt. Es hat sich verheiligt. Beemes, ich will machen etwas a jüdische Euschelungsgeburt. Efters du in Amerika. Hey. Die Greten, als mit so einem sich lernen. Ein jiddisches Kibbutz will er machen, wo man bei der Feldarbeit die Sprache lernt? Der da redet, ist Yisrael. Der 20-Jährige hat viele solcher Ideen. Und das ist Zack. Draußen vor dem Partyzelt zeigt er dem orthodoxen Schmuel, wie man sich eine Zigarette dreht. Nicht zu viel Spucke beim Anlecken des Zigarettenpapiers. Ist es gut, ist es gut? Ja, es wird sich rechnen. Es ist angeht, jetzt mal nach Schweden, okay. Lassen wir sehen, lassen wir zelebrieren. Ja. Tates, Mames, Streben, sehr Kinder, euch zu geben, weil das ist die größte Freude bei sei. Und als Gott helft, sei sehen, unter der Gruppe das Kind stehen, geht der Tate zu der Klezmer a geschrein. Tanzen, it's dealt away. Hop, kill the Freilach. Hop, kill the new Jäger. Hop, hop, hop, hop, hop. Ein paar Tage später sitzen Yisrael und Zack auf unserer Couch. Ich habe gegessen mit der Chavete und danach getrunken in Schenk. Und Schul und hab Dollar. Und dann Zucker. Und nicht in kein Zucker euch. Freitag bin ich gefahren zu Zuckerfest, was ist in in Connecticut, in a camp. Sie erzählen, was sie am Wochenende gemacht haben. Yisrael ist ungefähr 2 Meter groß, trägt Jeans, kurze Haare, keinen Bart, aber Schläfenlocken. Schüchtern lächelnd schaut er zu Zack hinüber, der gerade über diese ungewöhnliche Aufmachung redet. Vor allem über Yisraels Payas, die Schläfenlocken, die sonst nur orthodoxe Juden tragen. When I first met him, you know, he was this, like, he was as he is right now, you know, this, like, big kid wearing, you know, totally modern clothes, but with payas and a fucking, what do you call these, brass knuckles. It's a four-finger ring. It's a four-finger ring. Yisrael besteht darauf. Sein Schlagring mit den hebräischen Schriftzeichen sei ein Vier-Finger-Ring. Wer darin einen Schlagring sehe, habe ein negatives Menschenbild. Yeah, like, I've come to that assumption, because... Zack dagegen ist ein typischer New Yorker Hipster. Gestutzter Vollbart, strubbeliges kurzes Haar und elegante Hose. Wenn der 26-Jährige die Ärmel hochschiebt, sieht man die großen Tattoos, die auf seinen Armen beginnen. Es wirkt wie ein Widerspruch zur jüdischen Kultur. Up till like maybe 50 years ago or whenever people started getting tattoos. There's also many long-standing traditions in many communities specifically against tattoos. Yeah, and like the question of law, like ja, in der Tora sind Tattoos nicht erlaubt, aber das kann man unterschiedlich interpretieren. Yisrael ist auf Long Island groß geworden, Zack in Westchester, einer kleinen wohlhabenden Stadt nördlich von New York. Diskriminierungen haben sie nicht erlebt. Who are the greatest American Jews of the 20th century is like Philip Roth, right? You know, in some way you can be, you know, the thing you can do best with your Judaism is like masturbate on the Sabbath. Für Philip Roth war es noch das Tollste am Schabbat zu masturbieren. Aber heute ist das Judentum nicht mehr eine solche Kontrollinstanz in unserem Leben. The Judaism, like the presence of it, its force as a controlling force, is no longer present in our lives as it was in his life. 6 Jahrzehnte nach dem Holocaust entdeckt die junge Generation Jiddisch wieder, das für viele bis heute als die Sprache der Schwachen gilt. Gleichzeitig steht Jiddisch dem Deutschen, der Sprache der Nazis, sehr nahe. Ist das nicht merkwürdig? It's ironic for any obvious reason. Like, oh, isn't it funny that the guys who did the Holocaust have the same language as the guys who got in the Holocaust? Die Ironie ist doch, dass die Leute, die den Holocaust verbrochen haben, dieselbe Sprache sprechen wie die Leute, die darin umkamen. Sehr lustig auch für die, die darin eine Bestätigung für ihren Nationalismus finden. Die tolle deutsche Kultur, zu der auch Jiddisch gehört. Ich bin ein Mensch mit Chutzpe und Geld. Ich hab doch gehandelt mit Eiern des Schommes, schon lang da auf der Welt. Als Jesus hat a großen Krisis gehabt, amol in Jerusalem. Ich hab gesehen, wie Pontius Pilat hat gemacht, die Natiles Jedaim. Sehr angenehm, wisst ihr, wer ich bin? Wir leben vorn zusammen, aber sag ich nicht, wohin. 1908 organisierten jiddische Schriftsteller und Intellektuelle in Czernowitz eine Sprachkonferenz. Neben der Entwicklung des Jiddischen als Kultursprache ging es ihnen auch darum, eine Diaspora-Existenz aufzubauen. Die Sprache wurde zu einem Mittel der Abwehr gegen die Assimilation. Allzu oft wurde Jiddisch als Ghetto-Sprache oder Jargon abgelehnt. Die assimilierten Juden in Mitteleuropa legten es ab und begannen Deutsch zu sprechen. Auch in Osteuropa war Jiddisch einfach die Mameloschen, die Muttersprache der Juden, ohne großes Ansehen. Doch das Ostjiddisch blieb nicht nur als tagtägliche Umgangssprache erhalten, sondern entwickelte sich auch zur Kultursprache. Bis zum Zweiten Weltkrieg erlebte Jiddisch in den osteuropäischen Zentren seine kulturelle Blütezeit. Es entstanden Grammatiken, Wörterbücher und zahlreiche Zeitungen. Ein beachtlicher Erfolg für eine Sprache ohne Land. Beschoss die Revolution Petrograd, oh, ich bin ich da gewesen. Ich hab nicht like in dem Teig gemacht, Anastasia hat gewesen. Und der Tag ist gewohnt, ewige Nacht, dass der Blitzkrieg hat die Welt getrennt. Mit dem Panzer hab ich auch Kurden gemacht, dass mir hat die Barminser Rot gebrennt. There is this common new exercise of making a commitment to do something in Yiddish for the value of the language in and of itself. Wenn man die Sprache um der Sprache willen benutzt, nenne ich das post-vernacular. Die Sprache wird nicht mehr benutzt, um sich einfach zu unterhalten, sondern die symbolische Geste, etwas auf Yiddisch zu sagen, ist genauso wichtig wie das, was man sagt. Jeffrey Chandler ist Professor für jüdische Studien und Autor des Buches Adventures in Yiddish Land. Das Yiddish Land, von dem Chandler spricht, ist eine selbstgeschaffene Welt. Denn Yiddish ist keine Alltagssprache mehr, sondern eine symbolische Sprache. That's a good question. I mean, to me, one of the things that's interesting is to think about this saying that people use. Es gibt einen alten Spruch. Die Sprache was Retzach. And that doesn't seem to be the case now, but I think the attraction. Die Tatsache, dass Jiddisch mal ganz natürlich war, ist für viele faszinierend. Eine Sprache, die sich selbst spricht, indem man einfach den Mund öffnet. Language that just speaks by itself. That just you open your mouth and the language comes out. Schon wieder Single und er soll wie ein Jingle. Yeah. Mit meinem Bible hab ich sicher gate. Gedenkt hab ich zu muffen, herumgesucht zu schlupfen, hab mein Bible mehrere Berge reit. Yo, was auszusuchen blicken, die Fremde rum sich stecken, in Seilleine ritten zu die Wand. Der Zeit ist bitten, wo bei ihr ist mir gut geworden, ich hier den Testen trinkt, der Kuchen. Wir sitzen mit Yisroel im Zug nach Long Island. Wir fahren zu seinen Eltern. Er erzählt von seinem Internetblog, den er auf Jiddisch führt. Der Blog heißt The Youth Will Sleep No Longer. Die Jugend wird nicht mehr schlafen. Es geht um Jiddisch und um jüdische Selbstbehauptung und Eigenständigkeit in der Diaspora. Genau wie bei den jiddischen Graffitis, die er auf Wände und Bauzäune schreibt. In New York hat Yisroel seine Nische gefunden. Auf Long Island in der Vorstadt ist das anders. In seiner Familie ist er der Einzige, der Jiddisch spricht und koscher isst. Manchmal gibt es deswegen Streit. Yisraels Mutter hat Essen aufgewärmt. Es gibt Fleisch und Gemüse, und zwar ohne Milch. Das Essen ist koscher, einigermaßen. Bislang weigert sie sich, einen zusätzlichen Kühlschrank anzuschaffen, um die Milch und die Fleischprodukte getrennt voneinander aufzubewahren. I would buy something, a package product, and it wouldn't have the K on it. And I said, what? And I'd look at the ingredients and I'd say, what's not kosher about this? I mean, I don't understand why you can't eat it. And wenn die Lebensmittel kein K für koscher hatten, aß er nicht. Einmal hatten wir ein Barbecue und in dem Brötchen für die Hamburger war Milch. Da ist er ausgerastet und ich musste neue Brötchen kaufen. Hot dog rolls, and it turned out it had dairy in it, and he freaked out and said, no, no, no, you got to have it. So I had to take all these, buy other roles, and I got them. No, you didn't buy them. I went out to the store and bought them yeah, right. With my own money. Nein, ich habe sie gekauft und selbst bezahlt. And he really got me annoyed. Okay, so, yeah, es hat mich geärgert. States, like, I think, Harvey? Dad. Harvey. What? Come here. Your father's father, was he... Woher kam dein Großvater? Er kam aus Russland. And his mother, right? And my grandmother came from Poland. My father was in the Ranger Battalion. Mein Vater war Förster. His name was William Yisrael. Sein Name war William Yisrael. Von seinem Großvater hat Yisrael nicht nur den Namen geerbt, wie seine Eltern meinen, sondern auch die Dickköpfigkeit. Dickköpfig ist, wenn man in Strümpfen zur Synagoge geht. Na und, ihr wart so aufgeregt. Ich habe gelesen, dass man das macht. Mom drehte durch. Wir dachten, die verhaften dich. So he's a little meshugga, right? Er ist ein bisschen meshugge, verrückt, nicht wahr? Großvater Yisrael war ein Kind russischer Einwanderer und sprach noch fließend Jiddisch. An seine Kinder hat er die Sprache nicht weitergegeben. Als Soldat im Zweiten Weltkrieg war der alte Yisrael an der Landung in der Normandie beteiligt. They liberated some of the concentration camps. Sie befreiten mehrere Konzentrationslager. Das hat ihn sehr berührt. Es war merkwürdig. Mein Vater hat jeden Morgen gebetet. Aber nach der D-Day-Invasion schickte er die Gebetsriemen nach Hause. After the D-Day invasion, he sent it home. Vater, Mutter und Sohn sitzen an dem runden Küchentisch, jeder eine Tasse Tee vor sich. In Gedanken befinden sie sich 60 Jahre zurück in der Vergangenheit. And my father had a story where he captured several German officers. Mein Vater erzählte, wie sie deutsche Offiziere gefangen nahmen. He was wearing a Jewish star. Dann hielt er seinen jüdischen Stern hoch und fragte, wie ist es, von einem Juden verhört zu werden? Das sagte er auf Jiddisch. Heute ist Yisrael, der gleichnamige Enkel des Soldaten, der die Nazis auf Jiddisch verhörte, wieder religiös. In dieser Familie hat der Großvater den Glauben verloren und der Enkel ihn wiedergefunden. Jiddisch wurde von dem einen Yisrael aufgegeben und von dem anderen wieder angefangen. Nanette gießt schon zum dritten Mal Tee in unsere Tassen. Harvey schaut schalkhaft durch seine großen Brillengläser. Aber wir wollen wissen, was sie wirklich davon halten, uns in der Küche sitzen zu haben. Well, what my mother would say to me when I was a girl. Who were her parents? What were they doing? Meine Mutter würde fragen, wo eure Eltern und Großeltern waren. People still do that today. Like my friends will say that kind of stuff. Meine Freunde auch. Wir sind dem Vater fast dankbar, als er sagt, no, but you're more than a German, though. I mean, first of all, ihr seid mehr als nur Deutsche. Und dann rückt Yisrael damit heraus, warum er immer wieder abstreitet, dass Jiddisch und Deutsch sich sprachlich so nah sind. To say that German is like Yiddish would be to say that the Yiddish people themselves isn't a distinct people that didn't have this completely, like, you know, wenn man sagt, Deutsch sei wie Jiddisch, dann leugnet man, dass die Jiddischsprecher ein eigenständiges Volk waren, mit einer eigenen jüdischen Kultur. Und damit leugnet man ihre Existenz. Das empfinde ich als Beleidigung. Etwas erstaunt behaupten wir, dass Gemeinsamkeiten doch nicht gleich Vereinnahmung bedeuten. Und überhaupt, Warum sonst würde das deutsche Radio eine Geschichte über Jiddisch bringen? Ist das nicht ein Trend in Deutschland, die Sache mit den Juden? Füttert das Interview hier das Bedürfnis von Deutschen, sich mit dem Thema weiter zu befassen? Dass die Sprache lebt, die ihre Großeltern fast zerstörten? Alle um uns herum sind jung. Und trotzdem rumort die Vergangenheit weiter in ihnen. For obvious reasons, wie es oft heißt. Aus gutem Grunde. Wir müssen runterschalten. Nur wie? Vielleicht hilft der erste Gang, zurück an die Anfänge. Wir fragen Menachem Edelman, den großen Netzwerker, nach Kontakten zu alten Jiddischsprechern aus Europa. Es sei natürlich zynisch, hatte er auf seiner Party gesagt. Aber manchmal habe er den Verdacht, dass sich Deutsche nur um der Vergangenheit willen mit Jiddisch beschäftigen. Das reduziere die Sprache auf ihre jüdische Opferidentität. Und jetzt wollen auch wir Holocaust-Überlebende sprechen. Wir streiten uns, ob wir uns damit auch zynisch verhalten. Jedenfalls ist Menachem gerade im Online-Chat und antwortet, I know plenty. Ich kenne viele. When they make a mishmash of English and Yiddish, and they use dirty Yiddish expressions, of course, if you speak German, speak German. If you speak Polish, speak Polish. If you speak Yiddish, speak Yiddish. Not the mishmash. Sie machen einen Mischmasch aus Englisch und Jiddisch. Oder benutzen jiddische Schimpfworte. Sie finden es charmant. Aber ich finde, Sprachen sind schön, wenn sie richtig gebraucht werden. Any language is beautiful if you use it right. Fagel Glaser sieht das neue Interesse an Jiddisch mit gemischten Gefühlen. Die Hände im Schoß sitzt die 80-Jährige in ihrem tief eingesessenen Sofa. In sportlicher Hauskleidung, die Haare rot gefärbt, wirkt Fagel jung und alt zugleich. In ihrem vollgestellten Wohnzimmer steht ein siebenarmiger Leuchter auf dem Tisch. Eine Ausgabe der jiddischen Wochenzeitung Vorwärts liegt auf ihrem Fernseher. Während sie ganze Gedichte auswendig zitiert, wippt ihr erhobener Zeigefinger im Takt. Die Welt ist kein Kretschmer, kein Börse, kein Erfger. Gemossen wird als, gewogen wird als. Kein Trär und kein blutiger Tropfen vergehen. Umsicht wird kein Funk von kein Eugnit verloschen. Von Trären werden Teichen, von Teichen werden Jammen. Von Jammen am Abu, von Funken ad Dunner. Or mein it, less than, the less dying. That's a difficult paragraph, yes? Itzik Leib Peretz beschreibt Tränenmeere, die Gerechtigkeit schaffen. Ein Bild, das Fagel sehr berührt. Wenn sie vom Konzentrationslager erzählt, schießen ihr Tränen in die Augen. 1944 wurde Fagel zusammen mit allen anderen Kindern aus dem Waisenhaus des Lodzer Ghettos nach Auschwitz deportiert. Ja. But if we would have come here to you and would have greeted you in German. Fagel schaut uns direkt an. Was denkt sie über uns? I don't know. The German accent basically annoys me. It's not what you say. Der deutsche Akzent tut mir in den Ohren weh. I can hear the last words when we were liquidated from Stutthof and I was left in that barrack. Ich höre noch die letzten Worte, als wir aus Stutthof weggeschafft wurden. Ich lag in einer Baracke, konnte nicht mehr aufstehen. Wir dachten, sie kommen rein und erschießen uns. Next morning they came in with that German officer. Am nächsten Morgen kam ein deutscher Offizier und schrie. He was yelling, tragen Sie raus die Scheiße, referring to us. We were the Scheiße. Dann fragt Fagel uns fürsorglich, ob wir noch Tee möchten. Sie lacht mit uns über das alte Lied Hänschen möchte Tischler werden, das sie von ihrem Vater gelernt hat. Fagel scheint selbst nicht zu wissen, was sie sich aus uns machen soll. Now that I look at you, you ask me questions. I see the German eyes and nose and so on. But I didn't think, I don't keep on looking on people during... I don't know where you're concerned. I don't know. Selbst unsere Einladung beruht auf einem Missverständnis. Wir hatten am Telefon gesagt, dass wir eine Radiogeschichte über Jiddisch machen. Sie dachte, wir wären deutsche Juden. Wir erzählen von uns und dass uns das Thema auch gerade verwirrt. Langsam taut sie auf. We created idiomatic ghetto expressions and concentration camp expressions, for instance. In concentration camp we all had to stand five in a line all the time. Wir entwickelten Konzentrationslagerausdrücke. Zum Beispiel mussten wir in Fünferreihen stehen. Wir sagten, der Fünfer kommt, wenn der Offizier kam. Der Fünfer kommt, der Fünfer. A gate zwischen the bretter, which means he's going between the boards in grave. Er geht schon zwischen den Brettern, hieß, er ist schon fast tot. A clepsydra. Clepsydra is a death announcement. And we called somebody who looks like he will die any minute. We called him a clepsydra. Clepsydra. Eine wandelnde Todesanzeige. Obwohl sie das Grauen beschreiben, sind diese jiddischen Ausdrücke voll von schwarzem Humor. Uns fällt es leichter zuzuhören. Aber jetzt hat Fagel Hunger und wir sollen auch essen. Kosher meals on wheels. Meals on wheels. You said that in German it's the same. Essen auf. Auf was? Rädern. Rädern. Essen auf Rädern. Sie holt drei Packungen Fertigmahlzeit aus dem Tiefkühlfach und wärmt sie in der Mikrowelle auf. What do I look like? A Klepsedre. Weil sie sie ausgedarrt. That's what I should eat. Well, that's not exactly what they look like, believe me. I weighed 54 pounds when I came out at 16. Can you imagine what I look like? Can you imagine at 16, 54 pounds? Danach stehen wir an der Bushaltestelle und sagen nichts mehr. Es ist Nachmittag. In einem Brooklyner Lofthaus nicht weit vom Hudson entfernt. Grauer Betonboden, wandhohe Regale mit Requisiten. Stoffe, Stangen, Masken und davor Kleiderständer mit Anzügen und Umhängen. Hier probt die Performance-Künstlerin Jenny Romaine eine neue Show. Simches Teure, die Freude an der Tora. Noch geht der jiddische Text den Darstellern nicht leicht von der Zunge. Neben den professionellen Schauspielern sind auch Laien in der Gruppe und nur wenige sprechen Jiddisch. Das gilt auch für das Publikum. It's tricky for me to use Yiddish in the performances because it's easiest way to do it is in music. Es ist heikel, Jiddisch in Shows zu benutzen. Mit Musik ist es noch am einfachsten, weil die immer unterhält. Dann hören die Leute gern Jiddisch. Das klingt dann so. Die Performance-Spektakel von Jenny Romaine haben immer einen Bezug zu gegenwärtigen politischen Themen. In ihrer neuen Show geht es um die mangelhafte Gesundheitsversorgung in den USA. Der, wie Jenny meint, menschenverachtenden Diskussion setzt sie das traditionelle Gemeinwesen der jiddisch sprechenden Einwanderer entgegen. Mitte des vergangenen Jahrhunderts versammelte die Arbeiterorganisation Workman's Circle Zehntausende von ihnen in der neuen Heimat. We have a mustache competition at the end of the show. Like, they have a convention, and one of the things they do to entertain themselves is have a mustache competition. Am Ende der Show gibt es eine Arbeiterversammlung mit Schnurrbartwettbewerb. Und dabei singen wir jiddische Lieder wie dieses. Like, we sing the song, Lamin und Sechelbagriesen, Lamin und Sechelbagriesen. You'd hear every kid sing this, Lamin, Lamin, Lamin, Lamin, Lamin, Lamin, Lamin, in Sechelbagriesen. Der 1900 gegründete Sozialistische Arbeiterring bot den Eingewanderten Erleichterungen in ihrem harten Leben im Land der Freiheit, indem er Erwachsenenbildung, Gesundheits- und Altersversorgung organisierte. Selbst die Beerdigung bezahlte der Arbeiterring seinen bedürftigen Mitgliedern. So, I thought I would tell a good story. Once upon a time, very far away, there was a people. This is their story. There is more you should know about the Versicherung Kampagne. In ihrer Show nennt Romaine den Arbeiterring liebevoll die Insurance Company, die Versicherungsgesellschaft. Eine Gemeinschaft, die ihren Mitgliedern Wärme und Schutz bot. Nobody was ever lonely. Auch das ist jiddische Tradition. Die große jüdische Arbeiterbewegung des 20. Jahrhunderts. In Europa war das vor allem der Bund, der Allgemeine Jiddische Arbeiterbund, 1897 in Vilnius gegründet, um das zaristische Regime zu stürzen. Die weltliche Organisation focht einen erbitterten Kampf mit Zionisten wie Theodor Herzl. Die Bundisten glaubten nicht an ein Land für Juden. Sie wollten nationale Rechte in der Diaspora, mit Jiddisch als Nationalsprache. Doch der Holocaust beendete diese Visionen und schien den Zionisten Recht zu geben. Kurz darauf, 1948, folgte die Gründung Israels. Heute, hier in New York, greifen viele der jungen Jiddisten den Zwist wieder auf. $7. As the descendant of Holocaust survivors, the Holocaust is very important in my family, and it, you know, it's sort of always there. And you know, I tell people sometimes that it's like growing up with the dead in the room. Als Nachkomme von Holocaust-Überlebenden sage ich manchmal, es ist wie mit Toten in einem Raum aufwachsen. Aber es definiert nicht meine jüdische Identität. Umgekehrt können Sie in Israel nicht aufhören, über den Holocaust zu reden. Sie finden, es rechtfertigt den Staat, aber sie kümmern sich nicht um jiddische Kultur, die im Holocaust verloren ging. Is what was lost in the Holocaust. You know, if one of the goals of Nazi Germany was to make Europe Judenrein, then the Zionists, you know, the DJ Woletzki, eigentlich David Judah Woletzki, ist ein Freund von einem Freund. Wir treffen uns in einem Café in Midtown Manhattan. Hier liegt ungefähr die Mitte zwischen seinen fünf Arbeitswelten als Programmierer, Filmemacher, Autor für das Heap Magazine, die Website Juicy und natürlich als DJ. Mein Name ist David Woletzki. Ich bin geboren worden in New York. In Manhattan. Ich bin aufgewachsen in Brooklyn. Mein Mom ist geboren worden in Österreich, in einem DP-Camp. Mein Tat ist geboren worden in Brooklyn. Und sie haben getroffen in Volksbühne, in Jiddisch Theater. Nach der Staatsgründung wurde in Israel die jiddische Sprache weitgehend aus dem öffentlichen Leben verdrängt. There's a famous story about the Eichmann trial, where a woman gave a very moving testimony in Yiddish. And it was on Israeli TV. Beim Eichmann-Prozess machte eine Frau eine sehr berührende Zeugenaussage auf Jiddisch. Man fragte Ben-Gurion, den ersten Premierminister Israels, der in Polen aufgewachsen war, mit Jiddisch als Muttersprache, was er von der Aussage halte. Und er sagte auf Hebräisch, ich verstehe nicht, was die Frau sagt. Für meine Mutter, die in Israel aufwuchs, war das ein ziemlicher Schock. DJ Woletzki blickt aus dem Fenster. Der 30-Jährige trägt Jeans, schwarzes Strobelhaar und ein T-Shirt mit der Aufschrift Pro-Semite, prosemitisch, eine Eigenproduktion. I try not to talk about Israel too much because it just devolves into a screaming match with my friends. Ich rede nicht viel darüber, sonst streiche ich mich innerhalb kürzester Zeit mit meinen Freunden an. The head of the Solidarity for Palestinian Human Rights group once asked me what my position was. An der Universität diskutierte ich mit dem Leiter der Solidarität für palästinensische Menschenrechte und ich sagte, ich bin prosemitisch. Das ist meine Position. Pro-arabisch, pro-israelisch, pro-semitisch. Ich habe Einwände gegen den Zionismus. Trotzdem will ich Israel nicht ins Meer geworfen sehen. In pro-palästinensischen Gruppen wie Juden für gerechten Frieden oder J Street trifft er immer mehr Jiddischlerner. Er selbst ist Muttersprachler. Englisch hat er erst mit 5 Jahren in der Schule gelernt. Sein Vater hat in der Klezmer-Band Kapelie gespielt. Yiddishism is political. We're not running for Knesset, but it's definitely political in a cultural sense. Yiddishismus ist politisch, aber wir treten nicht zur Wahl an. Der Krieg zwischen Zionisten und Yiddishisten ist vorbei. Die Zionisten haben gewonnen. Trotzdem gibt es uns noch. There are holdouts. There are people like my family and some of my new friends. Eine Handvoll jiddisch sprechender Familien zog in den 70ern in einen jüdischen Teil der Bronx. Darunter auch die Woletzkis und die Edelmans. Sie wollten für ihre Kinder eine Umgebung schaffen, in der täglich Jiddisch gesprochen wird. Sogar eine jiddischsprachige Sonntagsschule wurde gegründet. Heute lebt nur noch eine dieser Familien in der Bronx. Wie wird es weitergehen? Auch von den jungen Jiddisten werden nur die wenigsten jiddische Kindergärten gründen. Wahrscheinlich wird Jiddisch weiter existieren als postvernakulare Sprache, wie Jeffrey Chandler sagt. Die einen wollen einfach die Kultur der Großeltern vor dem Untergang bewahren. Die anderen kämpfen in guter alter jiddischer Tradition für gleiche Rechte, gegen Rassismus oder wollen den Nahostkonflikt lösen. Hi Tati, was machst du? Sag mal, auch wenn ich geklungen friert, ich sitz jetzt in meinem Wohnzimmer mit der deutschen Journalist, was er gerät mit letzten Jahr. Sollst wissen, er gespielt ein bisschen Kapelle für ihr. Er hat gespielt, den einen Disc, was ich habe. Habe ich gespielt, wie soll ich trinken der Kaiser Tee? Tati, es ist okay, aber sei wie sei. David will uns noch eine alte Platte von Kapelje vorspielen, Past and Future von 1979. Er zeigt auf das Cover. There's my father. There's the guy who Henry Sapoznik, the guy who runs Klez Camp. Hier ist mein Vater. Und hier Henry Sapoznik, der das Klez Camp leitet. Kapelje war die erste Klezmer Revival Band in Amerika. That's the story. So this is a song that my father still gets royalties from. Sorry. Wir treffen die Band Gollum zum Abschied. Eine kleine Europatournee steht kurz bevor. Darunter ihr erstes Konzert in Berlin. I hadn't thought about any of this. Well, we're gonna have to think about it very soon. I'm gonna be thinking about the trains when I'm there. How can you not think about the trains? Ich werde an die Züge denken, wenn ich da bin. Ich denke daran sogar, wenn ich hier in die U-Bahn gehe. You can't go in the train in Germany and not think about it. In New York, when you're in the subway, you're in a train filled with Jews. Zumindest bist du in der New Yorker U-Bahn in einem Zug voller Juden. And I'm bringing my 4-month-old daughter. Ich werde meine 4 Monate alte Tochter mitbringen. Ein jüdisches Kind in Deutschland. Mein Mann und ich witzeln schon, dass wir sie zum Publikum hochhalten werden und allen sagen, dass sie sich niederbeugen sollen. I think everybody who's halfway decent tortures himself anyways about most things. Jeder, der einigermaßen normal ist, quält sich mit etwas. Wenigstens haben die jungen Deutschen etwas Wichtiges zum Selbstquälen. Can you strike that from the record? Auch wir packen unsere Koffer. Nur, wie nehmen wir das Jiddisch-Gespräch mit nach Berlin? Auf unserer Reise durchs Jiddischland haben wir kaum Reste aus dem alten Europa gefunden. Und mit unserem Deutsch kamen wir trotz der sprachlichen Nähe nicht besonders weit. Jiddisch ist vor allem Post. Postnationalistisch, Post-Holocaust, Post-Zionistisch. Vielleicht auch Post-Deutsch. Immerhin, wenn wir gut gelaunt sind, sprechen wir manchmal statt Jinglisch ein bisschen Deutsch. Deutsch mit jiddischen Einsprengseln. Die Myrten grinnen, gefinst mich dort nicht, mein Schatz. Wo Lebenswelken beim Schienen, dort ist mein Ruheplatz, dort ist mein Ruheplatz. This is Ben Harris reporting from Berlin for JTA. I am outside the Café Burger. We're in just a couple of minutes, the band Gollum is going to perform. Gollum sind in Berlin. Und Aaron, der Sänger, verliert ein bisschen die Nerven. Dem amerikanischen Reporter des jüdischen Nachrichtenportals JTA verrät er, was er uns gegenüber nie sagen würde. I've been apprehensive for 2 days now. The Holocaust. It's just weird. Like, I didn't think it was going to be any big deal, but as soon as the train goes into Germany, I feel like the cold grip of fear on my heart, frankly. Als der Zug in Deutschland einfuhr, verspürte ich pure Angst, ehrlich gesagt. Komisch. Wir haben 2009, alles ist sauber und effizient, und ich frage mich, Hilfe, was mache ich hier? People are very uptight, and I'm like, oh shit, what am I doing here? Und noch ein Gast im Städtel. Jeffrey Schendler, der Professor für jüdische Studien, sitzt im Café Altes Europa in Berlin-Mitte. Er und sein Partner Stuart bestellen sich einen Kaffee auf Jiddisch. Ich will a Teppel Kava, Espresso, a doppelte Espresso, ein Tass. Ein doppelter Espresso. Ja, danke. Okay, danke. Ja, ohne Milch. Ungerührt antwortet die Kellnerin auf Deutsch. Vielleicht hält sie es für bayerisch oder Schweizerdeutsch. Für Berliner Ohren klingt alles ähnlich weit entlegen. Danke. What? All right, never mind. Schendler und Stuart grinsen sich an. Die Sprach was retzig. Blitzpost, Ichpod, Heuchefinne. Die junge jiddische Welt in New York. Ein Radioprogramm von Wibke Bergemann und Charlotte Misselwitz. Die Erzählerin ist gewesen Winnie Beve. Sie ist geworden übergesetzt von Kathleen Gavlich und Robert Frank. Klangarbeit von Jean Schimschak. Gehilf Franziska Walter, Regie Frederike Wigger. Das ist eine Produktion von Deutschland Radio Kultur 2010.